Zweimal wurde dieses Lehrstück aufgeführt. Einmal konzertant, rundfunkgemäß eben, und einmal auf einer Bühne vor Publikum in Baden-Baden bei den Tagen der Deutschen Kammermusik 1929. Auf der linken Seite des Podiums war das Rundfunkorchester mit seinen Apparaten und Sängern, auf der rechten Seite der Hörer aufgestellt, der, eine Partitur vor sich, den Fliegerpart als den pädagogischen durchführte.